In den Hallen der Geschichte, wo Schatten tanzen, Ketten der Vergangenheit, wir suchen Chancen, ein Flüstern in der Nacht, ein Schrei im Wind, hörst du die Stimmen, die verloren sind. In der Dunkelheit gefangen, kein Licht in Sicht, Wände aus Stahl, doch die Seele spricht. Joscha und Josephine, zwei Herzen, ein Schmerz, gefesselt von Macht, doch der Wille ist stark im Herz. Zwillinge im Sturm, in der Kälte vereint, ein Traum von Freiheit, der im Dunkeln weint. Scharnweberstraße, ein Name, ein Ort, wo die Hoffnung kämpft, niemals geht verloren. Echoes of Shadows, breaking the night, chains can't hold us, we're reaching for life. Luigi im Schatten, ein Räuber der Zeit, Kindheit gestohlen, kein Platz für Geleit, Sirenen der Macht, CIA, FBI, doch wir tanzen im Takt, brechen aus, wir sind frei. Provo ruft, ein Banner im Kampf, ein Feuer im Innern, kein Weg zu eng, Polizeichef Schergen, die uns jagen im Spiel, doch die Liebe besiegt, das ist unser Ziel. Echoes of shadows, breaking the night, chains can't hold us, we're reaching for light. Luftwaffenschreie, ein Baby im Wind, doch wir finden uns wieder, wo die Träume sind. Hörst du den Puls, der unter der Haut schlägt? Ein Zwilling, ein Echo, das sich nie bewegt. Wir bauen Brücken aus Schmerz und Leid für eine Zukunft, die uns endlich befreit. Bye.